Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Antworten der LehrerInnen, die aus ihrem Beruf aussteigen oder aufgrund erster Erfahrungen im Pädagogikstudium gar nicht erst voll einsteigen, deuten auf andere Ursachen. Zu lange Arbeitszeiten, endloser Papierkram, Druck von allen Seiten, befristete Verträge mit schlechten Konditionen sowie der Zwang, aus Mangel an Lehrkräften Fächer zu unterrichten, für die sie nicht ausgebildet wurden. Alle diese Zumutungen, berichten AussteigerInnen, hätten sie schon bei Praktika während des Lehramtsstudiums dazu gebracht, ihren Traum vom Lehrerberuf aufzugeben und sich beruflich umzuorientieren. Wie wollen die Länder das Problem lösen? Darauf gibt der oben erwähnte 12-Punkte-Plan der KMK nur schwammige Antworten. Die Länder setzen sich dafür ein, die Attraktivität und die Wertschätzung des Lehrberufs in der Gesellschaft zu erhöhen. Was das aber konkret heißt, bleibt offen. Außerdem schlägt die KMK vor, in allen Ländern genügend Ausbildungsplätze vorzuhalten und Studiengänge bedarfsbezogen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus möchten die KultusministerInnen noch deutlicher prognostizieren, wie viele Kräfte überhaupt fehlen. Zudem wollen sie Studierenden den Seiteneinstieg in Lehramtsstudiengänge vereinfachen. Alle, die auch nur annähernd bereit sind, LehrerIn zu werden, sollen sofort qualifiziert werden. Ein paar zusätzliche pädagogische Abschlüsse aus dem Ausland sollen anerkannt werden. Und vielleicht könnte man auch diejenigen, die schon früher irgendwann mal irgendwo unterrichtet haben, aus ihrem Ruhestand holen und wieder vor die Klassen locken. Die ausbrennenden Lehrkräfte sollen schließlich durch Achtsamkeitstrainings oder Coaching gestärkt werden. Und wenn das nicht reicht, könnte man Krisenhotlines einrichten. Das alles wirkt lauwarm, hilflos, panisch, mindestens 10 Jahre zu spät. Und stellenweise auch zynisch. Wenn es um die Lösung akuter Probleme in den Schulen geht, sind von der Kultusministerkonferenz jener Institution, die wie keine andere das deutsche Bildungswesen lenkt, offenbar keine konkreten Antworten zu erwarten. Zahnlos und gefährlich. Was können, was sollen Bund und Länder also tun? Die Gewerkschaft GEW sieht einen Ausweg in einer Reform des Bildungsföderalismus. Es ist sehr sinnvoll, Bildungspolitik über Staatsverträge zu steuern und das Kooperationsverbot für eine gemeinsame Finanzierung aller Ebenen aufzuheben, sagt die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Das würde bedeuten, die erst vor 4 Jahren nach langen Kämpfen beschlossene Regelung im Grundgesetz zur gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern im Bildungsbereich wieder umzustrecken. Ob sich dafür 2/3-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat finden lassen? Wir sind gespannt. Doch angesichts der gigantischen Probleme bröckeln vielleicht irgendwann auch ideologische Blockaden. Denn die besten Konzepte zur Startchancengleichheit nützen nichts, solange nicht genügend Lehrkräfte da sind, die sie umsetzen. Hilflose Länderpolitik droht daher, bundesweite Maßnahmen für Chancengleichheit wie das Startchancenprogramm zu untergraben. Damit verschärft sich das Problem immer weiter, denn der Lehrermangel lastet besonders schwer auf Schulen, die als schwierig gelten. Die Süddeutsche Zeitung zitiert Achim Elwert, Lehrer einer als Talentschule besonders geförderten Gesamtschule in Gelsenkirchen. Wenn ein Berufsanfänger aus 25 Angeboten wählen kann, muss er schon sehr idealistisch sein, um zu uns zu kommen. Und das, obwohl BewerberInnen der rote Teppich ausgerollt wird und sie mit jeder Fächerkombination genommen würden.